Hallo und willkommen zum Bytegeflüster Podcast. Nach langer Zeit melde ich mich wieder zurück und heute bin ich im Mission Support Center des Österreichischen Weltraumforum in Innsbruck und spreche mit Norbert Frischauf über die Mission Mars 2030. Hallo. Hallo, schönen Abend. Bevor wir beginnen, kurz zu Ihrer Person, zu Ihrem Werdegang. Wie kommt man zum Österreichischen Weltraumforum? Indem man es einfach mitbegründet hat, 1997. Ich bin gemeinsam mit Gernot Krömer Absolvent von der Space University. Und im Jahr 1997 haben wir dort in Houston studiert und da ist gerade der Mars Pathfinder gelandet am Mars. Das war ein riesengroßer Hype in Amerika. Und eigentlich haben wir uns nachher gedacht, was, genau sowas braucht Österreich ja auch. Irgendwie ist eine Gruppe, die diese Sachen vorantreibt, Marsforschung, Exploration, das klingt alles super gut und vor allem auch die Öffentlichkeit mit einbezieht. Denn was uns am meisten geärgert hat, natürlich gab es Weltraumgeschichten, aber man hat fast nichts erfahren. Dass ein bisschen was im Fernsehen aufgetaucht ist, ein bisschen was im Radio oder in den Zeitungen, das waren es einfach zu wenig. Und von der Agentur hat man auch nicht unbedingt gerade viel erfahren. Also haben wir gesagt, wir setzen uns einen Verein auf, haben einmal Vorträge begonnen und dann haben wir unser eigenes kleines Mars-Analog-Mars-Programm aufgestellt, eben Polaris. Ah, verstehe. Das ist sehr interessant. Sie haben Polaris schon angesprochen, das ist ein größeres Programm, oder? Für die Marsforschung. Das ist unser größtes Programm jetzt gerade eben. Also wir waren im Jahre 2006 drüben in Utah und haben dort eine Mars-Mission simuliert. Das war das Projekt Austromars. Da war der Kommandant und da waren wir zu sechst im Habitat und haben eben 2 Wochen lang wirklich eine Mars-Mission durchgespielt mit Isolation und Raumanzügen und Pipapo, alles was dazugehört. Und auch mit Zeitverzögerung und haben also viel gelernt und haben gesagt, so, das machen wir jetzt richtig. Und da entwickeln wir die robotische Komponente dazu, also ein Rover, wir verbessern die Raumanzüge, das ist der Ruderraumanzug und das Ganze machen wir dann auf ausgesuchten analogen Schauplätzen auf der Erde, die Mars-ähnlich sind. Und deswegen ist auch der Begriff Polaris entstanden, weil Pol für Pol, für die Arktis und Ares, griechisch Wort für Mars. Ah. Also man sucht auf der Erde vor allem in den arktischen Regionen die Analoga zum Mars-Polaris-Programm. In dem Fall Feuer und Eis könnte man auch sagen. Ne? Und Mars 2013 ist jetzt quasi eine Untermission der Polaris-Mission. Genau, das ist jetzt eine Mission innerhalb des Programms. Also wir haben eben begonnen in Rio Tinto vor 2 Jahren, da haben wir das ist im Süden von Spanien, in einer Halbwüste dort, in Rio Tinto-Wüste, haben wir eben dort die erste Mars-Mission simuliert, gemeinsam mit der ESA und einige Experimente vorbereitet, haben viel gelernt und dann sind wir in die Dachstein-Eishöhlen gegangen und haben in der Höhle aber so auch Experimente durchgeführt. Das klingt jetzt merkwürdig, man sagt, bitte Mars, warum geht der für eine Eishöhle? Naja, erstens einmal, der Mars hat genug Eis und zweitens hat er wahrscheinlich auch genug Lava-Tubes, also so richtig Lavagänge bei den Vulkanen und die sind ganz interessant, denn wenn man mit Astronauten auf den Mars fliegt, dann ist eine gute Chance, dass man wahrscheinlich da drinnen das Habitat aufbaut, weil ich brauche nicht bohren, das zeige ich schon da und schützt mich vor der Strahlung. Und eventuell kann man es sogar so dicht bauen, dass man gar nicht viel abdichten mehr muss und kann also dann relativ vernünftig leben. Denn das können wir uns abschminken. Auf der Oberfläche werden wir am Mars wahrscheinlich nicht leben, die Strahlung wird zu hoch sein. Das heißt, wir werden uns im Untergrund verbergen müssen, eben zum Beispiel in so Lavagängen. Und jetzt der Mars 2013 ist die dritte Mission in der Wüste von Marokko. Sie haben es gerade angesprochen, in der Wüste von Marokko. Wie kommt man auf die Wüste von Marokko? Was eignet Marokko? Naja, wenn man so ein Mars-Analog-Gebiete sucht, dann der Mars zeichnet sich eben aus, dass er eine kalte, trockene Wüste ist. Und schaut zum Teil, dass es gibt sandige Ecken, es gibt Geröllwüsten, in der Hand sich der Vulkane, erloschene Vulkane allerdings natürlich. Das heißt, wenn man irgendwie einen Mischmasch aus dem Ganzen findet, wäre das ganz interessant. Und dann soll es halt noch erreichbar sein. Es bringt mir natürlich nichts, jetzt in die Gobi zu gehen. Die ist auch eine schöne Wüste, aber die ist weiß Gott wie weit weg. Ja. Rio Tinto hat den Vorteil, dass sie auch in der EU liegt. Und man muss jetzt sagen, Marokko ist ja knapp vor der Haustür der EU. Man kommt das also auch noch relativ gut hin. Man ist ja nicht zu weit weg von der Logistik her. Es sind trotzdem schon 3600 Kilometer. Wir merken das auch hier im Missionskontrollzentrum natürlich. Aber die Sahara, wenn man im Winter hingeht, ist nicht unbedingt so warm. In der Nacht hat es halt auch nur 2 Grad. Und der Tag kriegt es dann zu 20, 25 Grad. Okay, das mag schon sein, aber das können wir mit dem Anzug noch machen. Man hat Vulkane dort, wo wir sind, erloschene Vulkane, schon sehr, sehr lange erloschene Vulkane. Und die Geländestrukturen, wenn man sich jetzt die Büsche wegdenkt, das könnte ohne weiteres der Mars sein. Deswegen bietet sich das da oben voll an. Ja. Ich habe mir die Liste der Experimente im Internet auch mal angeschaut. Es wirkt sehr, also es schaut danach aus, als würden wirklich einige Experimente durchgeführt werden. Welche Experimente können Sie mal hervorheben? Es ist ja alle wahnsinnig interessant, so muss man auch, da gibt es gar nichts zu sagen. Natürlich, ein Großteil spielt der Anzug selbst. Ja. Da geht sehr, sehr viel in die Medizin natürlich rein, in die Psychologie, wie fühlt sich der Mensch, der da drinnen arbeitet, wie effektiv kann der arbeiten, wie stark darf ich ihn belasten, ja, wo sind die Grenzen erreicht. Also diese Sachen, die muss man echt üben. Das kann man nur durch echte Erfahrung lernen, sonst bringt das gar nichts. Ja. Dann gibt es halt viele Rover-Experimente. Wir haben jetzt auch Rover Mars natürlich oben. Das sind halt schon neue Konzepte. Da gibt es Rover, die haben keine richtigen Räder mehr, sondern die sind schon aus wie so Schaufelräder zum Bewegen. Das ist eine Mischung aus Gehen und Fahren. Ganz interessant. Da gibt es welche, die haben künstliche Intelligenz in der Art eingebaut und schauen, wie die halt irgendwie ausweichen können und so Geschichten. Dann gibt es einen Cliffbot, der ganz interessante Rover. Den lässt man eigentlich an der Seite von der Cliff runter. An einem Seil und mit dem kann man zum Beispiel dann eben Sachen, Fossilien zum Beispiel untersuchen, die im Cliff drin sind. Der hat auch Fossilien entdeckt, man hat gewusst, dass das welche sind, das ist jetzt keine Neuentdeckung, aber er hat eine Höhle entdeckt, von der keiner gewusst hat, dass sie dort ist. Das ist jetzt keine riesengroße Höhle, es ist die Dachstein-Eis-Riesenwelt, aber es ist immer eine süße kleine Höhle, die wir uns auch nachher angeschaut haben. Also solche Sachen kann man rausfinden. Weil Sie den Raumanzug auch schon angesprochen haben, ihr habt gelesen, inklusive Stimmerkennung, das ist etwas, was man in Zukunft passieren wird, oder? Also alles das, man denkt ans Navigationssystem, nicht? Es gibt jetzt Navigationssysteme, wo man auch nicht mühsam eintippen muss, wo man hinfahren will. Und auch bei den Mobiltelefonen, bei den Computern gibt es mittlerweile. Also Stimmerkennung ist eine der feinsten Geschichten, die es gibt, wenn sie denn funktioniert. Wenn sie funktioniert. Und das ist genau die Krux beim Raumanzug. Denn man stelle sich vor, dass der Navigator sagt, im Raumanzug, fahr bitte die Lüftung weiter rauf oder mir ist zu heiß. Und der Raumanzug soll ihm dann zum Beispiel die Temperatur runterfahren. Und jemand, der Raumanzug versteht das vollkommen falsch, er fährt die Temperatur voll runter und der kehrt der Fritter drin. Oder er dreht ihm die Lüftung ab oder so Sachen. Ne? Weil er irgendwie solche Sachen muss er wirklich gut simulieren, das ist extrem heikel. Die medizinische Überwachung habe ich auch gelesen. Mhm. Medizinische Überwachung der Astronauten steht da im Vordergrund, oder? Die Überwachung. Das ist ein integraler Bestandteil der ganzen Angelegenheit. Das ist natürlich ein spannendes Thema, vor allem für uns hier. Ja. Denn wir simulieren hier in Innsbruck ja eine echte Zeitverzögerung zwischen Mars und Erde. Und weil ja der Mars genauso wie die Erde um die Sonne kreist, kann es von der Konstellation so sein, dass die beiden knapp beieinander stehen. Dann hat man eine Laufzeit von 3 Minuten. One way. Also das heißt, wenn ich jetzt beim Mars anrufe, braucht es 3 Minuten, bis er ankommt. Dann müssen sie ein bisschen nachdenken und dann antworten sie mal wieder 3 Minuten später. Das heißt, kürzeste Zeit, wenn sie sofort antworten, 6 Minuten. Jetzt gerade eben ist der Mars zum Beispiel am heutigen Tag 351 Millionen Kilometer von uns entfernt. Entspricht genau 19,5 Minuten. One way. Ja, wenn er jetzt wieder drüber wäre, dann kann er nachdenken, schickt es wieder 20 Minuten zurück, ist er genau 40 Minuten drauf. Ja. Das heißt also, eine Notfallmedizin, wie wir gerade besprochen haben, in dem Falle gibt es von der Erde nicht wirklich. Man kann dokumentieren, man kann aufzeichnen, man kann Langzeiteffekte helfen, man kann psychologische Unterstützung geben, aber wenn es jetzt einmal den Haxen bricht oder wirklich was Immanentes ist, kann man eigentlich ganz, ganz schwer eingreifen. Man braucht das unbedingt einen Doktor, der dort ist und was tun kann. Ja. Aber man kann natürlich dann sehr wohl für die Stressfaktoren anschauen und schauen, wie tut sich die Crew, das Ganze ist psychologisch und dann eventuell eingreifen und sagen, ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass ihr einen freien Tag habt. Oder nehmt den bitte nicht für den Anzug, gebt ihm den in den Anzug rein, weil der ist aber schon so müde. Solche Sachen kann man von der Erde sehr wohl machen. Mhm. Direkt eingreifen kann man von der Erde bei der Zeitverzögerung nicht mehr. Natürlich nicht. Der Raumanzug ist ja, wenn man ihn anhat, wahrscheinlich sehr klobig. Man kann sich darin nur schwer bewegen. Das Verwenden von Werkzeugen, wird das auch getestet? Instrumente, Werkzeuge? Das wird alles getestet. Natürlich ist eines unserer Ziele, den Raumanzug besonders ergonomisch zu gestalten. Also man muss sich das ungefähr so vorstellen, du kannst dich bis zu Teile ganz gut bewegen. Also du kannst ganz gut die Beine abwinkeln, kannst auch ganz gut die Knöchel abwinkeln, das geht noch alles. Ab der Taille bis zu den Schultern ist praktisch nichts mehr möglich. Da steckst du in ein Skelett drin, ein Exoskeleton, so ein Hard Upper Torso heißt das bei uns, und man kann nicht einmal die Taille drehen. Also so stehen und nach rechts drehen, ab der Taille oder ab der Hüfte, das geht eigentlich nicht in dem Ding. Man ist da total starr. Nach vorne beugen geht auch nur, indem man sozusagen in der Hüfte knickt. Und das macht halt das Ganze sehr, sehr mühsam natürlich. Das ist bei richtigen Raumanzügen halt auch so. Und deswegen simulieren wir das auch. Das wird nie anders werden, weil wo bringe ich denn den Sauerstoffflaschen unter? Ich kann sie über dem Rücken unterbringen und dementsprechend kann ich mich hinten auch nicht beugen. Wie soll das funktionieren? Das geht beim Taucher ja auch nicht. An dem komme ich nicht vorbei. Und das muss ich simulieren. Auch schauen, wie verteile ich das Gewicht, ja, dass sich der halbwegs wohlfühlt nach einer Weile. Wir machen das relativ brutal. Ein richtiger Raumanzug ist ja ein Druckanzug. Der hat einen gewissen Druck drinnen, das ist nicht so wahnsinnig viel, aber 0,8 bar, 0,7, 0,6 bar hat er auch reinen Sauerstoff. Der kann nicht unter einem Bar sein, weil sonst wäre er wie Schleimmännchen, dann können sie überhaupt nicht bewegen. Der wird aufgeblasen, steckt da drinnen. Man nimmt also den Druck runter, reinen Sauerstoff, damit man noch genug Luft hat, aber trotzdem ist das relativ starr. Also zum Beispiel die Shuttle-Astronauten früher, die mussten mit Handexpanden trainieren, damit die nur genug Kraft hatten, wenn sie am Hubble Space Teleskop gearbeitet haben, nach einigen Stunden, dass sie noch immer ihre Hände bewegen konnten. Sonst geht das gar nicht, weil du immer gegen diesen Widerstand arbeiten musst. Ellbogen, Schulter, Hüfte, Knie, Fußknöchel, alles, alle Gelenke müssen gegen diesen Widerstand kämpfen. Wir machen genau das Gleiche. Wir haben allerdings natürlich keinen Druckanzug, sondern wir haben drunter einen Gummianzug, könnte man sagen. Und der hat so Flaschenzüge drin und sonstige Sachen, um die Bewegungen schwer zu machen. Das heißt, wir machen es bewusst unseren Analogastronauten schwer, wenn sie sich bewegen. Die sind auch ordentlich geschlaucht. Was erwartet man sich dann von den Versuchsreihen und den Ergebnissen dann in Zukunft? Wird das dann in Mars-Missionen auch einfließen, also in bemannte Mars-Missionen? Wir sind jetzt natürlich in einer ganz, ganz zeitigen Phase der Forschung. Man sagt immer den Technologie-Readiness-Level für die Sachen, TRL, wir sind da ganz, ganz weit vorne. Deswegen kann ein Verein, die wird auch mitmischen. Weil wenn es dann wirklich in die Weltraumforschung geht, wo man dann wirklich mit Hardware arbeitet, die für die Weltraum qualifiziert ist, wird es teuer. Da kann man nicht mehr richtig mitspielen. Das ist damals für die ganz großen Spieler. Ja. Da muss dann auch die Agentur Geld reinstecken. Das schafft dann kein Verein mehr mit Sponsoren und sonstigen Sachen. Aber so gut wir auch sein mögen und so enthusiastisch wir auch sind und so viel Erfahrung wir auch mitbringen, irgendwann einmal hört es dann auf, da wird es dann super professionell. Ja. Aber natürlich die Sachen, die wir jetzt entwickeln, die fließen natürlich in der einen oder anderen Form sehr wohl in diese richtigen Sachen dann halt auch ein. Ja. Und eins ist ganz, ganz wichtig, die ganzen Fehler, die wir jetzt machen, die ganzen Probleme, die auftreten, gerade die fließen sehr, sehr stark ein. Also 2006 zum Beispiel haben wir bei Austermars einen Notfall simuliert, dass sich ein Kollege von mir eigentlich den Arm brechen sollte. Und wir sollten dann den Notfall aus dem Habitat ausrücken und den retten. Das Problem war, retten, der hätte gehen können mit Schmerztabletten und sonstigen Sachen. Simuliert. Der hat allerdings die Anweisungen falsch gelesen und hat sich simuliert das Bein gebrochen. War im ersten Moment ein bisschen komisch, die Medizin ist alle gesessen bei uns auf der Webcam im Kontrollzimmer und so geschaut, wieso humpelt der, wieso liegt der jetzt? Der hat sich jetzt den Arm gebrochen. Okay. Und dann irgendwie, wurscht, soll er sich das Bein halt brechen? Also haben wir eine Trage basteln müssen. Und jetzt kommt das nächste Spannende. Wie transportiert man einen Astronauten auf der Bahre? Du kannst ihm nicht auf den Bauch gescheit legen, weil da fällt ihm das Gesicht in den Händen. Ist nicht lustig. Ja. Legst ihn am Rücken, bricht er sich das Kreuz und dann liegt er wie ein Käfer über diesen Sauerstoff-Tanister drüber. Ja? Und auf der Seite ist es auch nicht gerade bequem, weil es geht auch nicht gescheit, weil da fällt ihm auch der Kopf auf die Seite. Also genau diese Probleme man müsste eigentlich eine Trage bauen, die eine Ausnehmung hat für den Sauerstoff-Tanister. Genau diese Sachen kannst du aber nicht dir ausdenken. Das muss passieren. In einem Experiment. Und dann kannst du es lernen. Ne? Aber Zusammenarbeit mit anderen Weltraumorganisationen wird es dann wahrscheinlich geben, oder? Findet jetzt schon statt. Wir haben in Rio Tinto mit der ESA gemeinsam getestet. Hier zum Beispiel ist die NASA jetzt auch bei uns involviert, auch andere namhafte Institute. Also das ist eine internationale Vereinigung von allen Weltraumagenturen und Instituten und die arbeiten in der einen oder anderen Form immer zusammen. Bei uns sind es eben dann auch gleich einmal 17 Experimente. Ja. Institute und Partner aus 23 Ländern. Viele Partner, wie organisiert man das? Naja, man muss sagen, das ist eine Weltraumfamilie. Man könnte österreichisches Weltraumforum auch als österreichische Weltraumfamilie übersetzen irgendwie. Wir kennen uns alle in der einen oder anderen Form. Mhm. Also das ÖWF ist ein Verein aus ehrenamtlichen Mitgliedern, größtenteils ehrenamtlichen Mitglieder, viele Junge, aber auch einige Professionalisten. Ich selber bin ein Professionalist, ich arbeite in der Raumfahrt, ich habe für die ESA gearbeitet lange Jahre, mache es jetzt noch immer in der einen oder anderen Form oder für die Kommission. Wir kennen uns alle von Konferenzen in der einen oder anderen Form. Also das ist die Hälfte der Herrschaft, die bei uns als Projektpartner mitarbeiten, habe ich in der einen oder anderen Form gesehen. Einige kenne ich sogar wirklich sehr, sehr gut. Ja, da fällt das Organisieren schon gar nicht mehr so schwer. Das ist so, wie man sagt, man kennt jeden Menschen auf der Erde über 7 Ecken. In der Weltraumfahrt geht es über 2 Ecken, kennen wir uns alle. Was ich auch gesehen habe, dass viele Universitäten sich daran beteiligen, den Nachwuchs ein bisschen auf die Spur bringen. Nachwuchs ist eine super Geschichte. Im Weltraumfahrt, ich glaube, es gibt nicht viel, was viel sexier ist als Weltraumfahrt. Also ein Marsrohr, ein Raumanzug, wer hat nicht davon geträumt, Raumfahrer zu werden? Ich glaube, das steht gemeinsam mit Feuerwehrmann oder Formel-1-Fahrer ganz weit oben auf der Spitze, zumindest bei allen Männern. Ich weiß nicht, was bei den Damen ist, aber wir haben ja auch einige Damen bei uns im Team und die bringen sich da sehr, sehr gut immer ein. Also ist so eine sehr intensive Zusammenarbeit mit den Universitäten, mit den Studierenden. Ja. Wir sind ja eigentlich fast alle irgendwie auf den Universitäten tätig. Mhm. Wenn wir nicht selber in einem Institut arbeiten, dann halten wir oft Vorträge dort oder wir arbeiten mit Forschungsprojekten mit. Also so gesehen ist es eine sehr enge Zusammenarbeit. Aus welchen Studienrichtungen kommen die Studenten? Bunt gemischt. Also natürlich die größte Gruppe sind die Naturwissenschaftler, dann haben wir viele Mediziner auch dabei mittlerweile. Ne? Aber wir haben zum Beispiel einen Juristen auch bei uns dabei. Also es kann alles Mögliche kommen. Juristen, das ist interessant. Ja, es gibt auch Weltraumrecht. Ja. Es gibt ja einen Weltraumvertrag sogar offiziell. Und da wird auch ganz genau geregelt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Das ist halt Völkerrecht. Es ist halt schwierig, das zu exekutieren, aber da oben findet nicht der Wilde Westen statt, sondern eben im Sinne, damit alle miteinander auskommen, gibt es eine Art Weltraumrecht. Und dementsprechend zum Beispiel kann man auch nicht, sich nicht den Mond kaufen, man kann auf dem Mond oder auf dem Mars oder auf irgendeinem anderen Himmelskörper auch kein Eigentum erwerben. Ist nicht möglich. Also wenn man sowas kauft, sei an dieser Stelle ganz laut gesagt, ja, das ist nur maximal das Papier der Urkunde wert, sonst ist das nichts wert. Man kann nirgendwo hingehen und sagen, ich habe jetzt 10.000 Quadratmeter Mond. Ja. Zu wem müssen gehen? Wer kennt das auch bestimmt? Nicht einmal die UNO kann das. Der ÖWF ist ein Verein. Ja. Wie viel man finanziert man sich da in Österreich? Ja, bei Mitgliedsbeiträgen natürlich, wenn man Verein ist. Und sonst haben wir halt Vorträge, die wir auch an Schulen machen oder halt am Abend und ein bisschen Eintritte von dort und so. Aber Projektpartner und Sponsoren natürlich, so wie es jeder andere macht. Und das kann man sich dann halt finanzieren. Ja. Sowas wie eine nationale Agentur, also gibt es in Österreich nicht? Es gibt eine Raumfahrtagentur, die Forschungsförderungsgesellschaft mit der Agentur für Luft- und für Raumfahrt. In gewisser Hinsicht gibt es auch Projekte, bei denen wir mitarbeiten, aber Österreich hat momentan kein dezidiertes Interesse an einer bemannten Raumfahrt, das muss man mal klipp und klar sagen. Und das ÖWF hat ein sehr großes Interesse an einer bemannten Raumfahrt. Wir stehen, was das angeht, ein bisschen diametral momentan zum Mainstream, könnte man sagen. Aber wir haben jetzt keine Lust, unser Fähnchen auszurichten. Wir können ja warten, bis der Wind in die richtige Richtung weht. Unsere Flagge zeigt schon mal dorthin. Welches Standing hat denn Weltraumforschung in Österreich? Also Sie haben es eh schon gesagt, es wird momentan eher stiefmütterlich behandelt. Na, Weltraumforschung generell glaube ich mal nicht so sehr. Also man kommt generell drauf, dass sie halt auch sehr gut ist, auch was den Nachwuchs eben angeht, weil damit kriege ich die Leute dazu, Naturwissenschaft zu studieren, was ja sonst ein riesengroßes Problem momentan ist in allen europäischen Ländern. Es ist auch so, dass die Europäische Union das immer stärker fördert mittlerweile. Also es gibt ja nicht nur die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, die das pusht. Zwangsläufig, weil dafür ist sie da. Auch die EU macht das mittlerweile recht stark und naja, das wirkt natürlich auch auf die Länder. Ich denke mal über kurz oder lang, speziell wenn die kommerzielle Raumfahrt jetzt abhebt und sich Otto Normalverbraucher, sofern er nicht allzu arm ist, ein Ticket kaufen kann, dann wird das sicher mal eine Geschichte werden, die bei uns allen im Hinterkopf sitzt. Das ist so wie ein Flug über den Atlantik. Vor 100 Jahren war das halt ein absoluter Irrsinn. Also dann ist der Lindbergh gekommen und dann sind die Leute aufgesprungen und jetzt ist das eine Selbstverständlichkeit für die meisten von uns. Die Raumfahrt befindet sich noch vor Lindbergh. Aber irgendwann mit der bemannten Raumfahrt, jetzt, da wird es den Lindbergh sozusagen geben und dann, denke ich mal, wird der Stein ins Rollen kommen. Welche Missionen sind denn in Zukunft geplant? Gibt es da schon was Konkretes jetzt nach Mars 2030? Ja, Polaris wird weitergehen. Als nächsten Schritt haben wir gesagt, Feuer und Eis. Jetzt sind wir in der Wüste, im Winter. Als nächsten Schritt wäre halt dann irgendwann mal gedacht, aber das 2, 3, 4 Jahre werden wir sein, müssen wir erstmal die Daten auswerten und Lessons Learned aus dem generieren, dass wir im Sommer in die Arktis raufgehen, wenn wir halt irgendwann einmal ins Eis aufgehen wollen. Aber das Problem ist, das ist halt sehr, sehr teuer von der Logistik. Weil in Marokko kannst du gerade mit dem Auto irgendwie runterfahren, wenn es ist, da kannst du mit dem Schiff einen Ackel die Sachen antransportieren, das geht noch irgendwie alles. Und da sind wir halt Spitzbergen, das ist eine interessante vulkanische Insel, das ist sehr, sehr marsähnlich, aber das auf den Lauf zu bringen, das kostet halt schon fürchterlich. Da brauchst du halt schon, um die Mission vorzubereiten, sehr viel Geld. Ne? Ja. Müssen wir schauen, da haben wir gute Partner, eben bei ESA, NASA oder so, dann wäre das möglich. Auf das werden wir hinarbeiten. Sie glauben ja, dass die kommerzielle Raumfahrt ins Rollen kommt, der Weltraumtourismus. Mhm. Wie sehen Sie es in näherer Zukunft oder in ferner Zukunft eine bemannte Mars-Mission? Wann könnte denn sowas theoretisch umsetzbar sein? Also ich habe vor einigen Jahren bei der ESA genau an dem Thema gearbeitet und habe die Technologieszenarien dafür entwickelt, die Roadmap, wie es auf Neudeutsch heißt. Und da ist eigentlich immer davon ausgegangen worden, dass wir es in 30 Jahren schaffen könnten. Und das liegt nicht daran, dass man sagt, man braucht so lange Zeit, um die Technologien zu entwickeln. Das ist gar nicht einmal wahr. Es ist einfach so, dass sowas an die 100 bis 200 Milliarden Euro kosten wird. Daumen mal Pi geschätzt. Ja. Das heißt, das erhebt niemand alleinig. Das leistet sich nicht die NASA, das leisten sich nicht die Russen, die Europäer gar nicht. Das heißt, die werden es wie mit der Raumstation machen, wenn es international aufsetzen müssen. Und bei der Raumstation sieht man, wie gut das geht. Es ist ja die Europäer, die NASA ist dabei, die Japaner sind dabei, die Kanadier sind dabei, die Brasilianer in gewisser Art und Weise dabei. Die einzigen, die Russen sind dabei, die einzigen, die fühlen sind die Chinesen. Ja. Die wollen momentan halt nicht. Ja, sollen sie mal selbst für sich hinarbeiten, irgendwann kommen sie wahrscheinlich auch ins internationale Boot, ja, weil sie es irgendwann mal lernen werden, dass es am gescheitesten ist. Aber momentan ist es halt so. Das heißt, wir werden auch eine Mars-Mission international da stehen. Man müsste es die gleiche Kostenordnung. Die ISS hat auch 100 Milliarden gekostet. Lessons learned von der ISS ist jedenfalls, dass das von der ersten Idee bis zum ersten Modul ungefähr 30 Jahre gedauert hat. Hoppala, das ist genau unsere Zeitkonstante. Und warum hat das so gedauert? Wir haben ungefähr 15 Jahre gebraucht, bis man dieses internationale Abkommen unterzeichnet hat. Und dann hat es nochmal 15 Jahre gedauert von dem Abkommen, bis das erste Modul gestartet worden ist. Jetzt werden wir sagen, warum brauchen die 15 Jahre für das Abkommen? Das liegt daran, weil Weltraumfahrt strategisch-technologisch ist. Und du versuchst halt auch Nischen zu schaffen, wo du halt später dann, das hängt da mit dem Militär ein bisschen zusammen, wo du halt wirklich exzellent bist. Und niemand würde auch gerne seine technologischen Nischen hergeben. Ja. Das heißt, die Amerikaner sagen dann, ja, wir machen mit, aber nur unter der und der Voraussetzung. Die Japaner machen das Gleiche, die Europäer sind da nicht viel besser und die Kanadier auch. Wenn man sich das anschaut, die Europäer sind zum Beispiel extrem gut, was Lebenserhaltungssysteme angeht. Das sind wahrscheinlich Weltspitze, was das angeht momentan. Sie sind super gut, was Computertechnologie angeht. Ist ein Computer auf der Raumstation um, der ist noch kein einziges Mal abgestürzt. Der kommt aus Europa. Der rennt nicht auf Windows. Ja. Dann die Kanadier sind extrem gut, was robotische Sachen angeht. Absolut gut. Die Russen natürlich mit ihren Raumkapseln sind die absoluten Kings, was das angeht. Die Amerikaner mit den Solarzellen zum Beispiel, die so ausrollbar sind, traumhafte Technologie, gibt es gar nichts. Ja. Die Japaner kennen auch bestimmte Sachen, ich weiß jetzt gar nicht, was das alles ist, von Sensoren aufwärts. Das muss natürlich alles zusammengefahren werden. Und dann ist es halt so, dass man sagt, na, ich mache das, du machst das, du machst das, du machst das, dann muss man sich auf die Standards einigen, das dauert und dauert und dauert, 15 Jahre geht ins Feld. Und dann halt vom ersten Unterschritt bis zum ersten Modul waren es wieder 15 Jahre bei der ISS. Bei der ISS ist ein kleiner Unterschied, ich kann dort jeden Tag rauffliegen, wenn ich will. Startfenster ist dauernd offen. Beim Mars ist es noch alles 26 Monate offen. Das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Mhm. Und deswegen dauert es ein bisschen. Denn wenn ich mal nachdenke und sage, ich möchte eine Mission starten, ich möchte von der Mission auch was lernen. Das heißt, wenn ich eine ganz schnelle Mission baue, ich muss sie entwickeln, ich muss sie bauen, ich muss sie testen, ich muss zusammenschrauben, ich muss das Ding starten, ich muss es operieren, kann man sagen, es dauert 7 Jahre. Von der ersten Idee bis das Ding fliegt. 5 bis 7 Jahre. Die Europäer halten einen Weltrekord momentan auf sowas mit Mars Express. Schneller als das geht es, glaube ich, nicht. Das heißt, 7 Jahre, 8 Jahre, dann muss ich die Daten aufnehmen, es dauert ein Jahr, und dann muss ich es auswerten, es dauert nochmal ein Jahr. Und dann will ich das einfließen lassen in die nächste Generation. Also brauche ich 10 Jahre. Mhm. Und zumindest 1, 2, 3 Zyklen brauche ich, um Lessons Learned zu generieren, damit ich auch sicher was Gescheites mache. Also bin ich schon wieder bei meinen 30 Jahren. Es rennt immer auf diese 30 Jahre. Die NASA-Mission mit dem Rover Curiosity hat ziemlich einen Medienhype verursacht, kann man sagen. Also es war in den Medien. Vor 2 Wochen der Vorbeiflug des Asteroiden hat man auch live verfolgen können. Mhm. Merkt das Österreichische Weltraumforum etwas von diesem aufkommenden Enthusiasmus? Ja, wir merken das. Gute Frage. Für uns ist das eigentlich immer relativ auf dem gleichen Niveau. Es ist eigentlich eine latente Begeisterung für die Raumfahrt immer da. Aber natürlich, wenn solche Sachen passieren, dann gibt es immer einen super Hype. Also wenn der Curiosity landet, das war ja eine wahnsinnige Geschichte da mit dem Sky Crane, was weiß ich alles, ja, dann springen halt die Medien natürlich auf, wenn es mit Asteroiden uns vorbeizieht oder so Meteoren in die Atmosphäre reinknallt. Ja. Wenn ein riesengroßer Komet käme, schaut auch jeder auf den Himmel und dann ist auf einmal Astronomie ganz, ganz groß im Thema und dann wochen sie jeder wieder vergessen. Die Zeit ist halt extrem schnelllebig. Und genau wie es halt beim Skifahren ist, dass halt manches Mal, oder Wimbledon, dass halt irgendwie ein Sportevent mit gewissen Sachen konkurriert die Welt einfach mit anderen tagespolitischen Sachen. Jetzt gerade eben ist momentan der Papst ganz aktuell bei uns hier, wir nähern uns zum Ende der Mission. Kann sein, dass die Medien das interessant finden, kann aber sein, dass sie alle auf den Papst stürzen. Grund ist immer, ein Grundinteresse ist immer da, das bleibt immer gleich und manches Mal wird es halt von den Medien mehr gepusht, manches Mal nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Quintessenz der ganzen Geschichte, wie es wahrgenommen wird. Ja. Die russische Raumfahrtorganisation Roskosmos hat 2011 die Mars 500 Mission gehabt. Oder Mars 500? Mit der ESA gemeinsam und mit allen anderen auch. Ja. Genau, 520 Tage isoliert. Werden solche Verfahren, also Isolation, auch jetzt, also jetzt kann man es natürlich nicht 500 Tage lang testen, aber wird da auch ein bisschen Isolation, arbeiten in einem engen Raum. Getestet jetzt bei der Mars 2013? Nicht so sehr, wie wir es vorher gehabt haben. Also unsere Astronauten sind isoliert. Die leben in der Mitte von der Wüste. Das Einzige, was ist aus Sicherheitsgründen, ist rund um und um ein Militärkorridor, wo uns Militär aufpasst, weil wir sind ja knapp in der Nähe von Algerien. Dort ist ja nicht unbedingt gerade besonders organisiert zurzeit. Ne? Die haben halt also noch immer die Nachwehen ihres Bürgerkriegs. Mhm. Also das ist ein bisschen eine heikle Geschichte. Und die Sahara hat ja bekannterweise nicht unbedingt den besten Ruf, was Gastfreundschaft angeht, mit Touristen, die werden ganz gerne gekidnappt. Also wird auch gut aufgepasst. Aber es sind halt Zelte dort. Es ist nicht so, dass man jetzt da ohne Raumanzug aus dem Zelt rausgeht. Das haben wir bei Austromars simuliert. Da haben wir wirklich ein Habitat. Das schaut aus wie so eine Raumkapsel. Es ist klein. Es hat 8 Meter Durchmesser, 2 Stockwerke. der private Raum, den ich dort gehabt habe, von 2 Quadratmeter. Und das war's. Man legt da ganz eng zusammen und wenn man rausgehen will, kann man nur im Raumanzug rausgehen. Ne? So schlimm spielen wir es bei Maß 2013 nicht. Aber offensichtlich, wenn ich mit den Herrschaften draußen rede, langsam bekommen sie trotzdem einen Lagerkoller und die freuen sich alle schon fürchterlich auf den ersten grünen Apfel, auf ein kurz größer Bier oder was immer für ein Bier es sein mag und eine gute Leberkässemmel, die man in Marokko ja dezidiert nicht bekommt. Bei den Experimenten ist mir auch noch aufgefallen, Notunterkünfte. Habe ich das jetzt richtig gelesen, dass man so an provisorische Notunterkünfte, dass das auch? Es gibt ein Mesh-Zelt, wie es so schön heißt. Mesh, ja, von der, das ist das Emergency Hospital, Surgery Hospital, ne? Das ist aus dem berühmten Mesh-Film kommt. Ne? Ah, okay, verstehe. Und ja, es gibt also ein Notfallzelt natürlich. Wir haben es Gott sei Dank nicht wirklich gebraucht, aber wir haben es auf jeden Fall vorgesehen gehabt, sollte etwas passieren. Gott sei Dank ist alles glatt gegangen in den 4 Wochen und wir haben es nicht benötigt, ja. Sie haben auch vorhin angesprochen, Leben auf dem Mars eher unter der Oberfläche, ja, oder in Höhlen. Für uns jetzt einmal, bei den Mikroben wahrscheinlich auch zumindest 1 Meter Tiefe oder so, also ja, weil oben drüber die Strahlung einfach zu hoch ist. Problem wird dann wahrscheinlich sein, das Abschotten, also das größte Problem, Abschotten gegen die Strahlung, dann braucht man wahrscheinlich dicke Wände. Naja, am Mars habe ich die ja, ne? Wenn ich in so eine Lava-Tube reingehe, habe ich einen ganzen Berg über mir, ne? der hilft mir schon. Das ist, wie wenn ich sage, ich bin jetzt im Arlberg-Tunnel drinnen, das ist relativ wurscht, ob die Sonne Strahlungsbruch hat oder nicht. Ja? Das Problem ist der Flug hin, fliegst ein halbes Jahr hin, bist vor der Strahlung ausgesetzt, fliegst ein halbes Jahr zurück, wieder die volle Strahlung ausgesetzt. Also momentan laut der gegenwärtigen Planung kassieren die Astronauten so 1 bis 2 Sievert ab. Ja? Wenn sie ein halbes Jahr hinfliegen, 1,5 Jahre auf der Oberfläche sind, also auf der Oberfläche ist nicht auf der Oberfläche, ja, aber am Mars sind, ja, und dann muss man warten, bis man wieder zurückfliegen kann und dann wieder ein halbes Jahr zurückfliegen. Und 1 bis 2 Sievert, das ist schon signifikante Strahlenbelastung. Das ist für Männer nur relativ leicht zu ertragen. Bei Damen ist es ein spannendes Thema. Weil was speziell empfindlich ist auf Strahlung, sind die Gonaden, die Keimzellen. Das ist bei Männern nicht so ein großes, wahnsinniges Problem, weil die Samenzellen werden nicht regelmäßig ausgetauscht, aber bei den Damen zum Beispiel mit den Eizellen ist das ein Riesenproblem. Ne? Also das müssen wir uns noch genau anschauen, wie wir das einmal hinkriegen werden. Ne? Momentan wäre der einzige Weg, schauen, dass man möglichst kurz fliegt. Vielleicht 3-4 Monate nur statt 6 Monate. Das müsste aber dann wahrscheinlich ein Nuklearantrieb sein. Vielleicht eine andere Szenario, dass man hinfliegt und nur 1 Monat dort bleibt und dann wieder 3-4 Monate zurückfliegt, dann kann man die Strahlenbelastung minimieren, beziehungsweise halt ein Raumschiff baut, das größer, schwerer und besser geschirmt ist. All diese Technologien schaut man sich gerade an, auf Papierstudien, auf Simulationen. Und was es dann wird, werden wir noch sehen. 30 Jahre sind eine lange Zeit, um Sachen richtig zu entwickeln. Ja. Größer und schwerer beim Raumschiff bedeutet dann natürlich, an den Antrieben muss gearbeitet werden und die Kosten steigen dann. Ja, klar. Ein Kilo im Erdorbit kostet so 10.000 bis 20.000 Euro. Ne? Das ist so die Benchmark, die den Zeitpunkt. So teuer ist der Spaß. Das heißt, jedes Kilo, das ich da aufschleppt, tut mir als Raumplaner fürchterlich weh, weil das geht direkt in die Kasse. Ja. Apropos Kilo, es sind ja jetzt auch 2 österreichische Satelliten gestartet. Können Sie dazu auch was sagen? Haben Sie da Einblick in diese Projekte? Ich war der Moderator des Start-Events in Graz unten, ja. Also der Professor Otto Kudelka ist der Projektleiter für den TUCSAT 1. Werner Weiß ist das für die Wiener Satelliten. Das sind 2 Satelliten. Das ist vor einigen Jahren, ist die Idee mal hochgekommen, ich glaube 2005, sowas zu machen. Das sind Mikrosatelliten, das sind 20x20x20 cm große Würfel. Die sind zwar nicht groß, also Nanosatelliten offiziell, haben ungefähr 7 Kilogramm und befinden sich in einer sonnensynchronen Umlaufbahn. Also ungefähr so 700, 800 Kilometer Höhe und fliegen über die Pole drüber. Sind astronomische Satelliten und werden die erste Nanokonstellation der Welt sein. Also das können insgesamt jetzt dann 6 Satelliten sein, 2 aus Österreich, 1 aus Wien, 1 aus Graz, 2 aus Polen und 2 aus Kanada. Und was sie machen sollen, sie sollen mit roten und mit blauen Filtern die hellsten Sterne des Himmels beobachten. Also wenn man sich rausstellt in der Nacht einen Stern anguckt und man kennt eben das Sternbild Großer Wagen oder Orion, dann sind das Sterne, die ungefähr so hell sind, aber noch heller, also bis zum Sirius. Und die werden diese Sterne, diese Satelliten beobachten, allerdings nicht einfach nur Fotos machen, sondern man misst die Lichthelligkeit dieser Sterne, die ist variabel. Man sieht es mit freien Augen nicht, aber die Satelliten können das sehen. Allerdings nur Satelliten, von der Erde aus geht es nicht. Wir können zwar alle diese Sterne sehen, aber die Luft ist so unruhig, dass die Sterne flackern. Mhm. Und dieses Flackern eben sorgt dafür, dass ich von der Erde diese Lichtschwankungen nicht messen kann. Das ist nämlich von der Atmosphäre und nicht von den Sternen. Die Sterne flackern auch noch viel, viel schwächer und vom Weltraum kann ich das beobachten und aus dem kann ich mir die Sternmodelle verbessern. Und wenn es regelmäßig flackert, dann weiß ich sogar, dass ein Planet vorbeiflitzt. Wie schwach ist das Flackern? Der Otto Kudelka hat so gesagt, Wenn man in New York steht und das vollbeleuchtete Empire State Building sich anschaut, man steht weit genug weg und nimmt es als ein Lichtblick wahr, und einer, da ist die Jalousie um 3 cm runter, dann ist das das Licht, die Lichtveränderung, die diese Satelliten entdecken können. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle Geschichte. Haben Sie da Einblick, ist da in nächster Zeit in Österreich noch was geplant? Also das waren jetzt die, soweit ich es im Kopf habe, die ersten Satelliten überhaupt? Das waren die ersten richtigen österreichischen Satelliten in dem Sinne. Genau, wir haben schon kooperiert mit den Russen und den Amis und der ESA natürlich auch, aber immer nur mitgeliefert, aber nicht einen ganzen Satelliten gebaut. Also das heißt TuxSat 1, heißt der Uniprojekt, der in Graz gebaut worden ist. Der andere, der wurde sozusagen die Wissenschaft konzipiert, aber den haben die Kanadier für uns gebaut, für die Wiener. So hat es eigentlich begonnen. Und der TuxSat 1, der 1 hinten soll schon andeuten, da soll es mehrere geben. Also das soll einmal so auch eine Kaderschmiede werden in Zukunft, dass die Leute, wirklich Studenten, die mitarbeiten können und lernen, wie man Raumfahrtprojekte macht. Also dass die Studenten wirklich dabei sind von Planung, Konzeption und dann Bau des Satelliten bis zum Start. Genau. Mission Control, also genau, so machen sie auch. Ja. Machen wir übrigens hier auch. Wir haben aber keine Satelliten. Wir bauen zum Beispiel einen Höhenballon, der heißt Passepartout. Und dieser Ballon kann uns lassen bis zu 35, 40 Kilometer Höhe raufbringen. Das ist purer Weltraum da oben. Also da hat man nur mehr 7 Millibar Luftdruck. Das ist wie Mars. Und das hat also minus 80 Grad Celsius da oben und eine relativ hohe Strahlung. Also man kann schon recht gut. Wir haben ihn auch schon einmal verwendet, um Transmitter für die Deutschen zu qualifizieren, der später von Satelliten fliegen wird. Also man kann damit wirklich Sachen austesten, ob es dann später im Weltraum gehen würde. Und das kostet auch nicht so viel. Da kostet ein Start 1000 Euro ungefähr. Und das meiste Geld geht fürs Helium drauf, das man braucht für den Ballon. Ja, das klingt vergleichsweise günstig. Das ist eine relativ günstige Methode, ja. Deswegen nimmt man es auch. Nehmen auch die großen Raumfahrtagenturen noch immer solche Höhenballone. Ja. Zum Testen der Geräte. Also genau, zum Testen der Geräte, aber auch für die Wissenschaft natürlich. Ne? Also wenn gerade die Sonne jetzt gerade so aktiv wird und so ein Strahlungsmaximum hat, dann schaut man sich auch an, wie das mit der Atmosphäre wechselwirkt. Und das will ich natürlich oben mit der Atmosphäre auch messen, nicht unten am Boden. Die Mission läuft jetzt noch bis morgen. Bis morgen und ja. Dann geht es ans Auswerten. Ja, dann geht es ans Auswerten natürlich. Das beginnt jetzt schon zum Teil, weil die Experimentatoren haben ja ihre Daten zum Teil schon bekommen. Also sie stehen bei unserem Server natürlich. Aber ja, die richtige Auswertung dauert typischerweise sehr, sehr lange. Das ist für Statistik zu machen. Und das geht nicht schnell. Ne? Dann schaut man sich statistische Daten an und dann schaut man irgendwo an, mal hin drin und sagt, ah, schau, das ist interessant. Das dauert immer Monate bis Jahre und sowas. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön. Die letzten paar Stunden, dass wir die Jungs und Mädels gut nach Hause bringen. Ja.